Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu One Take. Ja, das wird euch jetzt wahrscheinlich erstmal nichts sagen, denn es ist unsere allererste Folge, die wir hier aufzeichnen. Ja, was genau ist denn One Take eigentlich? Das ist recht einfach zu erklären. One Take ist ein Podcast, der sich komplett dem Film, dem Thema Film widmet. Das heißt, wir werden hier über alles Mögliche diskutieren und quatschen, sei es über neue Filmstarts, sei es über, ja, unsere Lieblingsfilme. Also wir werden einfach über alles quatschen, was so mit dem Thema Film zusammenhängt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich erstmal meine beiden wunderbaren Co-Moderatoren, und zwar einmal den Thomas Guten Abend. und einmal den Hakim. Schönen guten Abend. Ja. Ich bin der Pascal. Und ja, wer sind wir denn eigentlich und was machen wir eigentlich hier? Und da würde ich dem Thomas jetzt gerne erstmal den Vortritt lassen. Thomas, erzähl doch mal, wer bist du denn? Genau, wie schon verraten, ich bin der Thomas und wir alle drei kennen uns aus dem Kino. Kurz zu mir, was habe ich im Kino gemacht? Ich habe von Karten verkaufen, über Popcorn machen, bis hin zur Personalplanung im Kino schon so ziemlich alles übernommen. Was für Filme ich mag, ist eine relativ komische Mischung, weil auf der einen Seite bin ich massiver Horrorfilm-Fan und auf der anderen Seite liebe ich Disney-Filme. Also zum Beispiel dieser Kontrast zwischen Horror- und Kinderfilm, das ist so genau meine Nische. Zu Bewertungen von Filmen, die wir später auch noch machen wollen, in meinen Augen gibt es zwei perfekte Filme. Das eine ist der Original König der Löwen und der zweite ist Good Will Hunting. Worauf ich bei Filmen achte, ist zum einen die Machart, aber ein Film, der mir auch einfach nur Spaß macht, der vielleicht gar nicht so gut ist auf einer filmischen Hinsicht gesehen, kann bei mir trotzdem eine relativ hohe Punktzahl bekommen, einfach nur weil ich weiß, ich kann diesen Film mehrfach anschauen. Und dann kann es aber auch passieren, dass auf einmal ein Inception eine genauso eine hohe Bewertung bekommt wie ein Film, der nicht ansatzweise so hochwertig produziert ist, aber der halt einfach Bock macht. So vielleicht zu mir erstmal. Ja, dann kommen wir zum Hakim. Hakim, wer bist du? Jo, ich bin wie schon gesagt der Hakim. Ich habe auch jahrelang im Kino gearbeitet. Wir haben uns alle da kennengelernt. Ich war der, der es am längsten ausgehalten hat, habe auch alles gemacht, von Kartenverkauf über Concessionsverkauf und auch später dann in der Leitung alles mögliche Personalplanung und so weiter und so fort. Ja, was wir alle gemein haben, ist halt die Liebe zu Filmen. Wir können stundenlang über Filme quatschen. Deswegen haben wir uns jetzt auch dazu entschieden, so einen Podcast zu machen. Ich persönlich liebe Thriller, ich liebe Dramen, aber auch Horrorfilme. Und wobei ich auch sagen muss, dass ich auch Filme, sehr emotionale Filme auch teilweise sehr schön finde. Da gibt es ein paar, die auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehören. Animationsfilme, Disney-Filme schaue ich auch sehr gerne. Auch die Zeichentrickfilme aus den 90ern, König der Löwen natürlich auch, wie Thomas schon angesprochen hat, also ein absoluter Megafilm. Für mich persönlich gibt es drei Filme, die von mir die 10 von 10 Wertung bekommen würden. Also ich bin da auch sehr, sehr pingelig. Das wären bei mir The Dark Knight, den ich für mich persönlich, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und The Dark Knight auf jeden Fall, Forrest Gump und Der Pate, der erste Teil. Und da gibt es ein paar Filme, die knapp dahinter sind. Grandiose Filme, absolute Meisterwerke, aber das sind für mich so die drei. Das ist für mich einfach so 10 von 10. Mehr geht da auch nicht. Und ja, genau, also dazu kann ich jetzt nicht mehr viel mehr sagen. Pascal, du musst jetzt noch was von dir erzählen, worauf du so stehst. Ja, das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich erzähle lieber ein bisschen was über meine Lieblingsfilme. Ja, genau. Also ich bin der Pascal und wie die anderen beiden ja auch schon erwähnt haben, wir haben uns im Kino kennengelernt. Ich habe auch ein paar Jahre im Kino gearbeitet, habe auch alles von Ticketverkauf über Concessionverkauf bis hin zur Teamleitung gemacht. Und ja, mein Lieblings- oder meine Lieblingsgenres sind auch Horrorfilme. Also ich bin auch ein riesengroßer Horrorfilm-Fan. Besonders, ja, ich sag mal so eine Art Arthouse-Horror, also nicht unbedingt der Mainstream-Horror, den man so kennt, wie jetzt zum Beispiel Filme wie, ja, keine Ahnung, Halloween oder Evil Dead oder sowas, sondern bei mir kann es auch gern mal ein bisschen, ja, ich sag mal, verstörender sein vom Horrorfilm. Ansonsten liebe ich aber auch Disney-Filme. Ich meine, ich kenne keinen, der Disney-Filme nicht liebt. Es sind einfach wunderbare Filme, gerade auch natürlich die Zeichentrick-Klassiker aus den 90ern. Ansonsten bin ich aber auch ein riesengroßer Science-Fiction-Fan. Und ja, perfekter Film. Es gibt für mich auch zwei perfekte Filme, die wirklich von vorne bis hinten, die würde ich eben auch eine 10 von 10 geben. Und das ist bei mir einmal das Original König der Löwen und das Imperium schlägt zurück. Und was ich noch dazu sagen wollte, wie Thomas auch schon gesagt hat, es gibt die Filme, die jetzt vielleicht nicht die hochklassigsten sind, aber die, die man einfach liebt, die man immer wieder gucken kann, allein wegen der Atmosphäre oder aus anderen Gründen. Und so sehe ich das auf jeden Fall auch. Und ich persönlich stehe auch auf Filme, die einfach anspruchsvoller sind, ja, die ein schönes Setting haben, eine schöne Atmosphäre. Und ein großer Unterschied, das sage ich jetzt schon direkt, ja, der zwischen uns drei besteht, zum Beispiel der Pascal und der Thomas, die können sich einen Film auch anschauen, wie zum Beispiel Tarantino-Filme, wo es einfach um Film geht. Ja? Die feiern das einfach, das anzugucken, was ich auch verstehen kann. Bei mir ist es ein absoluter, der erste Punkt, der für mich zählt bei einem Film, also jetzt neben Atmosphäre und so weiter, ist eine geile Geschichte. Ne? Spannung aufzubauen in einer geilen Geschichte. Das ist dann für mich, das kann für mich ein perfekter Film werden. Bei den Jungs ist das ein bisschen anders, ja, aber da hat jeder seinen eigenen Geschmack, aber genau, so viel dazu. Also falls wir früher oder später ein paar Differenzen bei irgendwelchen Filmen haben werden, könnte daran liegen. Ja, ganz genau. Also ne, Filme sind halt eben auch eine Sache, jeder mag was anderes, nicht jeder hat denselben Geschmack und das ist auch gut so, denn es gibt ja mehr als genug Auswahl bei Filmen und ja, was wollen wir denn jetzt heute in der ersten Folge eigentlich genau machen, Thomas? Genau, wir haben uns erstmal überlegt, damit ihr auch einen Eindruck bekommt, was für Filme wir mögen, haben uns mal überlegt, gerade jetzt zum Jahreswechsel hin. Wir haben uns geguckt, was in den letzten 10 Jahren an Filmen rausgekommen und was sind unsere Top 10 bzw. Top 15 Filme daraus. Dazu noch eine kleine Anmerkung, wir haben uns nach dem deutschen Kinostart orientiert. Das heißt, ein Film wie zum Beispiel 1917, der wirklich klasse ist, fällt nicht in diese Liste, weil er rechnerisch dieses Jahr erst in Deutschland rausgekommen ist. Ja, ganz genau. Also wir haben uns da wirklich auf den Deutschland-Release konzentriert und ja, werden euch jetzt einfach mal so erzählen, was sind unsere Top 15 Filme der letzten 10 Jahre. Dazu vorher möchte ich noch sagen, es gibt noch, wir haben noch so ein paar Filme, die wir auch grandios gut finden, die es aber irgendwie nicht in diese Top-15-Liste geschafft haben, die zwar, wie gesagt, sehr gut sind, aber bei denen wir einfach gesagt haben, na, das hat aber nicht so ganz dazu gelangt. Und da sind zum Beispiel Filme dabei wie The Revenant haben wir zum Beispiel mit dabei, Bohemian Rhapsody, auch ein grandioser Film. Hakim, hast du noch was du gerne sagen würdest an Filmen? Mission Impossible Fallout von 2018. War grandios auf jeden Fall. Southpaw war sehr stark, hat es auch nicht in die Liste geschafft. Es gab schon so einige Filme, wo wir echt, so Shutter Island, The Fighter, Gun Girl, also einige Filme, die echt klasse waren, aber wir mussten uns halt entscheiden. Und 15 Filme auf 10 Jahre zu finden, das ist nicht einfach. Ja, und ich würde jetzt auch noch gerne hier kurz zwei Filme noch nennen, die es auch nicht geschafft haben. Zum einen ein Film, der es tatsächlich auch nur nicht in die Liste geschafft haben, weil wir haben nicht alle Filme gesehen, die kamen, aber auch wir drei haben nicht dieselben Filme immer gesehen. Zum Beispiel fand ich den letztjährigen Midsommar großartig, aber keiner der anderen beiden hat den gesehen. Das heißt, wir können nicht sagen, das ist unsere Top 10, wenn wir den zumindest zwei von uns gesehen haben. Gut, ja genau, also das sind jetzt eben so ein paar Filme, die es bei uns nicht in die endgültige Liste geschafft haben. Fällt mir noch ein. Coco, auch grandios von Pixar. Oh ja, das stimmt. Coco ist natürlich auch, ja, auch gut, aber hat es eben auch nicht in die endgültige Top 15 geschafft. Justice League hat es auch nicht in die Top 15 geschafft. Ach, Thomas. Thomas. Jetzt Suicide Squad auch ganz knapp gescheitert. Ja, komm, können wir das Thema bitte lassen? Immer noch knapper als Justice League. Gut, bevor das jetzt hier zu sehr ausartet, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit unserer Nummer 15 an, oder? Genau, obwohl die Reihenfolge jetzt nicht so aussagekräftig ist. Also so ganz schwierig auf einen zu kommen, wo wir sagen, jetzt ist der Beste, das ist Platz 15, Platz 10. Deswegen ist die Reihenfolge eigentlich jetzt ein bisschen irrelevant, aber ja, irgendwie müssen wir anfangen. Nee, genau, also wir haben das jetzt nicht so sortiert, jetzt nach dem Motto, das ist der Platz 15 oder Platz 1, sondern wir haben jetzt einfach 15 Filme, die wir euch jetzt gerne einfach kurz vorstellen würden und dann würde ich sagen, fange ich einfach mal mit der Nummer 15 an und das ist Prisoners und Zwar ist Prisoners ein Psychothriller mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und ja, was macht den Film so besonders? Oder beziehungsweise worum geht es erstmal in dem Film? Wir haben hier Hugh Jackman in der Hauptrolle, in einer der Hauptrollen, der einen Familienvater spielt, dessen Tochter entführt wird. Und ja, die Polizei ist natürlich auf der Suche, angeführt von Jake Gyllenhaal, der die Ermittlungen leitet. Und ja, sie kommen aber, ja, sie können keine richtige Spur finden und dem Vater geht das auch, ja, viel zu langsam. Er ist der Meinung, die Polizei könnte wesentlich schneller arbeiten und er will unbedingt seine Tochter wieder haben. Und er ist sich auch sicher, den Schuldigen schon gefunden zu haben. Und ja, nimmt dann quasi die ganze Sache in die eigene Hand, entführt den Kerl, schließt ihn bei sich im Keller ein und ja, gibt ihm halt zur Auswahl, entweder sagst du mir, wo meine Tochter ist, oder ich tue dir so lange weh, bis du gar keine andere Wahl hast, es mir zu sagen. Und warum haben wir den Film in die Top 15 aufgenommen? Ganz einfach, der Film ist an Spannung eigentlich nicht zu überbieten. Also wenn es in den letzten 10 Jahren einen Film gibt, der spannender war, dann bitte sagt es mir, weil ich weiß noch damals, ich habe den mit meiner Freundin im Kino geguckt, den Film. Ich musste nach circa 20 Minuten oder so auf Toilette und habe es die ganzen 2,5 Stunden ausgehalten, weil ich einfach nichts von dieser grandiosen Atmosphäre und von diesem Spannungsaufbau verpassen wollte. Ja, also ich glaube, ihr beiden stimmt mir dazu. Es ist einfach einer der spannendsten Filme der letzten paar Jahre. Definitiv. Der Film ist einfach in einer sehr positiven Art und Weise komplett geisteskrank. Also man ist wirklich auf der Seite von Hugh Jackman. Man will, dass er seine Tochter wiederfindet. Aber den Weg, den er geht und wie er ihn geht, der lässt sich halt selbst hinterfragen, ist das wirklich richtig, was er da macht? Kann er das so machen? Also dieser Zwiespalt, den dich dieser Film wirft, ist einfach nur grandios. Und ohne was zu verraten, das Ende von dem Film hat mich umgehauen. Ja, ein Film, der es auf jeden Fall schafft, auch mit der Atmosphäre an Filme anzuknüpfen, die wir auch lieben, wie zum Beispiel 7 aus den 90ern. Schaffen nicht viele Filme, aber der Film hat es auf jeden Fall geschafft. Und ja, wie du schon gesagt hast, Pascal, die Spannung ist ein ruhiger Film. Ist jetzt kein actiongeladener Film, ein sehr ruhiger Film, aber eine sehr dichte Atmosphäre und super spannend, super gut gespielt und kann man nur empfehlen. Vor allem, wenn man halt auf dieses Genre steht, Thriller. Ja, ganz genau. Also auch Hugh Jackman zeigt hier mal, was er abseits von Wolverine eigentlich schauspielerisch drauf hat. Der spielt diesen verzweifelten Vater einfach so überzeugend, so grandios. Und ja, über Jake Gyllenhaal muss man, glaube ich, nichts mehr sagen. Das ist einer der Schauspieler, der sich in den letzten 10, 15 Jahren wirklich unglaublich gemacht hat. Und kann auch hier wieder voll überzeugen. Also eine, ja, wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte holt es definitiv nach. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Gut, dann kommen wir zu unserer Nummer 14. Und da haben wir, ja, The Conjuring. Und ich glaube, dazu kann euch der Hakim am besten was erzählen. The Conjuring, ja, ein Horrorfilm aus dem Jahr 2013. Ein Horrorfilm, der auf den ersten Blick jetzt recht konventionell ist. Wir haben typische Geisterhaus, Haunted House Story. Eine Familie wird heimgesucht. Also nichts Besonderes eigentlich auf den ersten Blick. Es geht um die angeblich wahre Geschichte, um das Ehepaar Ed und Lorraine Warren. Und ja, da geht es um eine 7-köpfige Familie, die in ein neues Haus zieht, irgendwo in der Pampa. In dem Haus geschehen dann komische Dinge. Und genau, erstmal will man es nicht so wahrhaben, aber es häuft sich und die Familie gerät immer mehr in Panik, bis dann irgendwann die Mutter verängstigt sich an die Dämonologen, an das Ehepaar Warren wendet und um Hilfe bittet. Die nehmen sich dann auch der Familie an und finden auch heraus, was es mit dem Spuk auf sich hat, was in diesem Haus und auf dem Anwesen vor vielen, vielen Jahrzehnten passiert ist. Und ja, an sich konventionelle Geschichte, wie man es kennt, aber der Film macht so vieles, so viel besser als andere Filme. Der Film hat eine unfassbar gute Atmosphäre, der ist super spannend und vor allem der spielt mit der Psyche, ja. Also der wahre Horror entsteht ja eigentlich in der Psyche Und der Film macht das einfach 1A. So James Wan, grandioser Regisseur, und hievt das alles auf ein neues Level. Und für mich persönlich, da kann ich nur für mich sprechen, ist Conjuring sogar, also ich würde sagen, es ist mein absoluter Lieblingshorrorfilm. Und die Jungs und ich, wir haben schon ganz, ganz viele Horrorfilme gesehen und sind auch hart im Nehmen, aber der Film, der hat Spuren hinterlassen. Und der war einfach, für mich war das einfach ein Genuss. Also ich habe die Zeit knapp 2 Stunden im Kinosaal damals genossen gehabt und wollte auch nicht, dass der Film endet. Die Atmosphäre und das alles und die Geschichte und auch die schauspielerische Leistung, ja, der Cast wirklich super. Einfach, der Film hat alles richtig gemacht. Und das ist so ein beklemmendes, beengendes Gefühl die ganze Zeit. Man weiß nicht, was passiert, aber so muss Horror sein. Und ich denke, die Jungs sehen das so ähnlich wie ich. Definitiv. Also, ich weiß noch, als wir den Film damals im Kino geguckt haben, ich glaube, wir waren 6 oder 7 Leute, die den geguckt haben, in einem vollen Kinosaal, und irgendwann hat dieses Kino gleichzeitig geatmet, hat man das Gefühl gehabt, weil einfach alle Angst hatten. Und ich war in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite wollte ich, dass dieser Film aufhört, weil ich einfach so unter Strom stand, wegen dieser Angst, die der Film aufbaut. Auf der anderen Seite war das aber gleichzeitig auch so, oh Gott, bitte hör nie auf, weil das ist Horror wirklich, wie er sein muss. Und ich habe lange überlegt, warum dieser Film so funktioniert. Und ich glaube, für mich ist es einfach tatsächlich die Darsteller, die das machen. Gerade die Kinder machen das so glaubwürdig, dass sie Angst haben in diesem Moment. Oder auch diese ganz langsamen Kamerafahrten, wenn es erst auf ein Kind ist und dann guckt es halt in diese Ecke und die Kamera dreht sich so verflucht langsam, dass man am liebsten den Kameramann treten würde und sagen würde, Alter, jetzt zeig endlich, was da ist. Und die bauen es am Anfang so gut auf, auch die Leute gehen hin. Ja, ich habe nachts was in meinem Haus gehört. Und dann guckt er, ja, vielleicht sind es einfach nur die Rohre, weil das kennt ja jeder. Jeder weiß bei sich zu Hause, dass in der einen Ecke da was knarzt, weil einfach Luft im Boden ist. Das ist ja für jeden kein schlimmes Geräusch. Aber wenn du es erstmal in dieser Wohnung dann pennst, denkst du dir, oh Gott, was war das? Und damit spielt dieser Film so extrem gut. Und das ist einfach ein unglaublich gut umgesetzter Horrorfilm. Und es ist auf jeden Fall auch einer meiner Top 3 Horrorfilme aller Zeiten. Das ist wirklich, wer Horrorfilme mag und den Film noch nicht gesehen hat, angucken, weil man verpasst sonst wirklich was. Ja, da kann ich mich euch einfach nur anschließen. Was mir bei dem Film auch einfach super gefallen hat, das ist auch einfach die Art, wie der Film mit Jumpscares umgeht. Ja, also diese Schockeffekte, die man ja aus dem Mainstream-Horror-Kino kennt, die sind meistens einfach für mich jedenfalls viel zu vorhersehbar und auch irgendwann nervig, weil sie nur noch dafür da sind, dass du dich kurz erschreckst, die aber im Film eigentlich gar keinen Sinn machen. Und hier hat man es halt wirklich geschafft, dass man teilweise Jumpscares einbaut, die so überraschend kommen und die einen ja so krass aufschrecken lassen, dass man kurz vorm Sitz aufspringt. Und das zieht sich wirklich durch den ganzen Film. Also der Film geht knapp 2 Stunden, was für einen Horrorfilm ja schon recht lang ist eigentlich. Aber der wird einfach zu keiner Sekunde langweilig. Der Horror wird, der flaut nicht ab. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei einem Horrorfilm. Und wie ihr schon gesagt habt, genau das schafft dieser Film einfach richtig, richtig gut. Also auch für mich einer der besten Horrorfilme, nicht nur der letzten 10 Jahre, sondern generell einer der besten Horrorfilme überhaupt. Und man muss auch dazu sagen, dass der Film es geschafft hat, in den USA ein R-Rating zu bekommen. Nicht wegen Blut oder obszöner Sprache oder sonst irgendwas, sondern einfach nur mit der Begründung, weil er so gruselig ist. Also das schaffen nicht viele Horrorfilme und hat schon einiges zu sagen. Und genau, der zweite Teil von Conjuring, der ist auch sehr empfehlenswert, kommt nicht ganz ran, aber ist auch ein sehr guter Horrorfilm. Den haben wir jetzt nicht hier in der Liste drin, aber wer Horrorfilme mag und sich Conjuring noch nicht angeguckt hat, sollte sich den auf jeden Fall, muss ihn sich angucken und den zweiten direkt hinterher. Wobei ich dir bei einer Sache reingrätschen muss, und zwar, dass der Film war Rated R in Amerika. Allerdings glaube ich, war das nur Marketing, denn Annabelle, quasi das Spin-off von Conjuring, hat auch das Rated R bekommen und Annabelle ist eine Schlaftablette. Ja, das stimmt allerdings. Aber da gab es Blut und so ein Scheiß. Gab es ja Ja, aber du bei siehst, ja, aber gar du siehst nicht. nur eine kurze Blutding. Das ist anreicht in Amerika eigentlich, wenn überhaupt, ist es PG-13, das bisschen Blut. Also, nee, also die offizielle Mitteilung damals auch, also von der Behörde, war Ja, ich wirklich, dass weiß, es. dieselbe hat aber Annabelle auch. Ja, okay, dann, also einfach ignorieren. Aber Ja. so, nee, also so, das war halt wirklich damals. Der Hype war, ich hab auch gelesen von deutschen Kritikern hier, die dann darüber geschrieben haben, ja, auf gewissen Seiten, die auch gesagt haben, normalerweise Horrorfilm, 10 Uhr morgens Presse, Vorstellung, du nimmst den Kaffee, bah, guckst dir das an, du hast schon 100 € Filme gesehen und gut. Die selber haben geschrieben, nein, wir saßen da und haben uns in die Hosen geschissen, weil die wirklich den Film so gruselig fanden. Ja, und die sind auch schon richtig abgewichst, wie wir auch, ja. Und die haben selber gesagt, normalerweise gar kein Thema, Horrorfilm, 10 Uhr morgens, Kaffee trinken, alles easy peasy. Bei dem Film war das anders. Und ja. Und ich meine, wer den Film gesehen hat, wird auch wissen, warum. Ja, auf jeden Fall. Also, um es einfach nochmal kurz zusammenzufassen, wer Horrorfilme mag und diesen Film noch nicht gesehen hat, tut es. Und zwar sofort. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Gut, dann kommen wir zur Nummer 13. Und da haben wir einen wunderbaren Film namens Your Name. Und ich glaube, da ist der Thomas auf jeden Fall der große Experte für. Genau, Your Name ist ein japanischer Film, der ursprünglich in Japan 2016 rauskam. Und den Originaltitel versuche ich jetzt gerade gar nicht auszusprechen, weil ich würde es eh falsch machen. Es ist ein Coming-of-Age-Film, wo es um die beiden Oberschüler Mitsuha und... Ich habe den zweiten Namen vergessen. Genau. Taki, genau. Geht um Mitsuha und Taki. Und die beiden haben eigentlich ein Leben, was die relativ langweilig finden. Aber auch ein komplett unterschiedliches Leben. Taki kommt aus Tokio und hat halt dieses große Stadtleben und Mitsuha wohnt mehr oder weniger auf dem Land. Die Familie hat einen Schrein, wo die auch immer viel zu tun haben. Und Mitsuha hat irgendwann den Wunsch, dass sich ihr Leben ändert. Sie wäre gerne jemand anderes. Und dann passiert es, dass sie auf einmal mit Taki tagsüber den Körper tauscht. Und am Anfang denkt sie, okay, ist es ein Traum? Aber dann kommt sie in die Schule und auf einmal sagen ihre Freunde, hä, du warst gestern so komisch und alle gucken sie so komisch an, weil du hast dich ganz komisch benommen. Zum Beispiel hast du dann beim Sport nicht die richtige Kleidung angehabt und es war alles ein bisschen merkwürdig. Und der Film ist einfach nur, wie es Pascal schon gesagt hat, wunderschön. Zum einen der Zeichenstil, wer jetzt denkt, okay, ist ein japanischer Film, der geht bestimmt in die Anime-Richtung. Ja, richtig. Aber der Zeichenstil ist ganz anders. Das ist jetzt nicht vom Stil her wie Dragon Ball, One Piece oder, keine Ahnung, Naruto. Das geht in eine ganz andere Richtung. Die Charaktere haben zum Großteil ganz normale Körperproportionen. Also das sind nicht diese ultra aufgeblasenen Macho-Typen oder diese Hourglass-Figure-Frauen mit, keine Ahnung, 1,30 Meter groß, aber irgendwie 8-mal Doppel-D oder irgendwie sowas. Sondern es sind einfach Charaktere, die tatsächlich dann auch realistisch in Hinsicht raussehen. Und der Film, der macht sehr viel richtig. Der Soundtrack ist wunderschön. Die Charaktere sind wirklich so, dass man denkt, ey, das können tatsächlich Freunde sein. Man will wissen, wie es weitergeht. Und der Film schafft es eigentlich, macht dich wirklich die ganzen bisschen mehr als 100 Minuten komplett zu fesseln in seinem Bann. Und man will einfach nur diesen Film gucken und man hofft auf ein Happy End, ohne jetzt wer zu verraten. Und der Film ist einfach wirklich, nur um es auch mal zu sagen, wunderschön. Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Ich war völlig überrascht von diesem Film, weil mir wurde einfach nur gesagt, okay, soll ein toller Anime-Film sein. Und die Reaktionen von den Leuten auch hier im Westen waren ja schon sehr, sehr positiv. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, okay, komm, schaust du dir mal an. Liebesfilm, Anime, okay, kann man mal machen. Aber was mich vor allem wirklich überrascht hat in dem Film, ist auch, wie der Thomas ja schon gesagt hat, diese wunderschönen Animationen, die wirklich super, super toll sind. Und dass der Film auch teilweise einen Plot-Twist da noch mit reinbaut, den man einfach überhaupt nicht erwartet. Und ja, auch der ganze Story-Ablauf ist einfach wunderbar. Man will wissen, wie es jetzt wirklich endet. Man bleibt einfach dran und diese ja knapp 100 Minuten gehen einfach rum wie nix. Und noch mal ein bisschen Zahlen mit reinzuwerfen. Your Name ist auch der erfolgreichste Anime-Film weltweit. Also der hat ungefähr so 360 Millionen US-Dollar eingespielt. Und steht damit ganz an der Spitze. Und ich glaube, wie gesagt, glaube ich jetzt nur, dass er damit den zu der Zeit aktuellsten One Piece-Film von Thron gestoßen hat. Und das zeigt eigentlich auch, dass der weltweit für die Art von Film wirklich sehr gut ankam. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber werde es mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wieder mal vielleicht zeitnah irgendwann anzuschauen. Ja, also kann ich dir wirklich nur empfehlen, du bist ja nicht so der Anime-Fan, Haki, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, gerade deswegen wird er dir richtig gut gefallen, weil der Film eben, ja, gar nicht mal so Anime-typisch ist, also ich kann dir wirklich nur ans Herz legen und auch alle, die zuhören und den noch nicht gesehen haben, die vielleicht mit Animes eher Dragon Ball oder so in Verbindung bringen, guckt euch den Film wirklich mal an, also er geht wirklich ans Herz, ist ein richtig, richtig schöner Film. Gut, dann kommen wir zu Nummer 12. Und da haben wir ziemlich beste Freunde. Ja, ich glaube, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Den Film hat, glaube ich, so gut wie jeder geguckt. Und wer es noch nicht getan hat, sollte das unbedingt nachholen. Es ist eine Komödie, eine französische, oder eine Tragikomödie, besser gesagt. Es geht um einen querschnittsgelähmten Mann, der von einem jungen Afroamerikaner gepflegt wird. Und diese Freundschaft, die daraus entsteht, es ist einfach der Feel-Good-Movie der letzten 10 Jahre. Ich glaube, das kann man so unterzeichnen. Der Film hat einen grandiosen Humor. Er geht unglaublich ans Herz, hat wunderschöne Aufnahmen, eine tolle Message, die dahinter steckt. Natürlich auch ein bisschen sozialkritisch mit dabei, aber das alles in einem wunderbaren Paket zusammengeschnürt. Der Film macht einfach, ja, der Film macht einfach eine gute Laune und ist wunderbar. Ich glaube, dazu kann man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ich glaube aber, dass Omar Sy kein Afroamerikaner ist. Ich glaube eher, dass er ein Afrikaner ist. Ja, gut. So genau kenne ich mich damit nicht aus. Ich glaube, es gibt nicht so viele Afroamerikaner in Frankreich. Ja, nee, das ist ja in einer wahren Geschichte. In Wirklichkeit war es, also ich glaube, sein Pfleger war, ich weiß nicht, ob der Algerier oder Marokkaner war in Wirklichkeit, aber man hat halt einen Schwarz genommen, weil die sind einfach lustiger, ja. Also wenn du dann, also wenn du da irgendeinen Marokkaner hinstellst, ich glaube, das tut dem Film ganz gut. Ja, Omar Sy, Nee, toller böse Schauspieler. Zungen sagen ja tatsächlich, dass sie keinen Araber genommen haben aus tatsächlich rassistischen Gründen. Kann auch sein, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe irgendwo Ja. mal was gelesen, dass es in Frankreich da halt immer noch Probleme gibt, eventuell, und dass man deswegen lieber einen Schwarzen genommen hat und sich gedacht hat, okay, das ist fürs Publikum leichter verträglich. Aber wie gesagt, das habe ich nur mal im Artikel gelesen, keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, Das habe ich mir damals sogar schon im Kino gedacht gehabt. Ja? Ja, das kann ich Also mir auch gut Rassismus ist vorstellen, ja leider in Frankreich auch ein großes Problem. Aber ja, Omar Sy ist ein toller Schauspieler, super sympathisch. Bei Omar Sy das Geile ist, was halt den Film auch nochmal auf eine Stufe weiter hochhievt, obwohl der eh schon toll ist von der Story, von der Message, von allem. Wenn der lacht, wenn Omar Sy lacht, muss man schon anfangen zu lachen. Das ist das Geile bei dem Typen und es tut dem Film auch richtig gut und ja, einer ist vielleicht sogar der beste französische Film überhaupt. Also auf jeden Fall der beste französische Film, den ich gesehen habe bisher und absolut toller Film, wunderschöner Film, kann man sich immer wieder angucken. Was ich an dem Film so klasse finde, ist, das Thema ist ja schon recht heikel, gerade mit dem querschnittsgelähmten Mann, aber der Film nimmt trotzdem kein Blatt vom Mund. Das heißt, er macht sich in einer gewissen Spur auch darüber lustig und nimmt so ein bisschen damit die Ernst, ich will nicht sagen, nimmt die Ernsthaftigkeit raus, aber macht das Thema damit leichter. Also ich meine, die meisten Filme haben gesehen, aber und wenn nicht, selbst wenn ihr einfach nur sagt, keine Arme, keine Schokolade, jeder in diesem Kino hat Tränen gelacht. Und an sich lacht man ja über diese Situation, aber der Film verpackt diesen Humor so gut und in diese Story mit rein, dass es einfach, man fühlt sich nicht schlecht dabei auf einmal, weil man denkt, oh Gott, nein, ich kann doch den nicht auslachen. Sondern ich glaube, einer der wichtigsten Sätze in dem Film ist, dass er sagt, er behandelt mich wie ein Mensch. Und das ist halt diese extrem tolle Message von dem Film. Genau, Ja, ja. Das ganz genau, weil es auch einfach nicht respektlos rüberkommt. Ja, also es kommt halt einfach witzig rüber, aber man hat nie das Gefühl, dass jetzt wirklich ja, eine spezielle Gruppierung wirklich ernst angegriffen wird, sondern dass man das ganze Thema so ernst und so traurig, wie es halt nun mal ist, aber dass man das einfach auch mit so einem Quäntchen Humor nehmen kann. Und das ist eben das, was mir so richtig, richtig gut an diesem Film gefällt. Gut, dann sind wir bei der Nummer 11 angekommen. Und da haben wir einen, ja, eigentlich schon wieder einen Film mit einer wunderschönen Message, und zwar Alles steht Kopf. Ein Film aus dem Hause Disney und Pixar. Und zwar haben wir hier die Geschichte eines jungen Mädchens, die mit ihren Eltern in eine neue Stadt zieht und sich erst sehr drauf freut, dann allerdings feststellen muss, okay, hier ist alles ein bisschen anders da als zu Hause, wie ich es gewohnt bin. Und der ganze Witz an diesem Film ist, dass die Emotionen dieses jungen Mädchens mit kleinen Figuren dargestellt wird. Und was mir an diesem Film so richtig, richtig gut gefällt, und da spreche ich, da ist der Thomas, glaube ich, genau meiner Meinung, das ist einfach, wie wunderbar der Film das Thema Depressionen aufgreift und wie ernst, der tatsächlich an diese Thematik rangeht. Und obwohl es ein Animationsfilm ist, hat man die ganze Zeit über das Gefühl, dass der Film eigentlich gar nicht Kinder ansprechen will, sondern tatsächlich die Erwachsenen. Nee, das ist gerade das Thema, was wieder ein sehr heikler Punkt ist. Und der macht es einfach so bildlich, so greifbar und auch nahbar, dass man sich versteht, okay, so kann ich mir es vorstellen mit diesen absolut genial animierten Emotionen, die sie im Kopf hat. Und man versteht einfach dieses Thema, wo Erwachsene noch mehr dahinter verstehen, aber auch einem Kind wird, denke ich mal, bewusst so, ah ja, klar, stimmt, ich habe auch Momente, da geht es mir nicht so gut, aber dann habe ich Momente, wo es mir sehr gut geht und das auch ein Kind verstehen kann. Aber ich glaube halt auch, dass Alles steht Kopf tatsächlich primär für Erwachsene gemacht wurde. Allerdings so wunderschön verpackt, dass auch Kinder dadurch Spaß haben können und den Film wirklich auch genießen können. Ja, absolut, die Message und das. Es gibt diese Filme, es gibt diese Animationsfilme, die einfach gefühlt mehr sind als einfach nur Animationsfilme, ja, die wirklich so eine tiefgründige Message auch haben und die einem auch mit einem positiven Gefühl aus dem Kino dann rausgehen lassen und die einen noch beschäftigen. Und dazu gehört dieser Film auf jeden Fall. Also die Metaphern und das alles ist schon wirklich grandios gemacht in dem Film. Und wie du auch schon gesagt hast, Thomas, der ist primär ist der für Erwachsene. Also Kinder verstehen den Humor nur teilweise. Und ja, also das ist ein absolut der ist ja von Disney direkt oder ist der von Pixar? Der Pixar. Ist von Disney und Pixar, genau. Also Pixar gehört ja zu Disney. Ja. Genau. Ja, gibt ja aber nochmal Unterschiede. Manche gehen ja direkt von Disney aus, manche dann über Pixar. Pixar haut ja eh gefühlt so ein geiles Ding nach dem anderen raus. Und was wir auch noch hatten, ein Film, der es nicht in unsere Liste geschafft hat, war Coco, auch von Pixar. Auch ein absolut grandioser Film, also wunderschöner, emotionaler Film, also der auch nur empfehlenswert ist. Und das sind halt diese Filme, die einfach mehr sind als so 0815 Animationsfilme. Und vor allem, wenn man sowas vergleicht mit Filmen wie Angry Birds oder sowas, ja. Ja, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Ja, ganz genau. Also das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Klar, ein Klamauk-Film geht auch immer mal. Aber wenn man dann einfach mal sieht, was man aus so einem Animationsfilm eigentlich storytechnisch und emotional rausholen kann, ist das schon ganz, ganz großes Kino. Also Alles steht Kopf, absolut grandios. Sollte man mal gesehen haben. Oh. Gut, dann sind wir bei der Nummer 10 angekommen. Und ja, kommt der nächste wunderschöne Film, und zwar Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Und da gebe ich einfach mal komplett an den Hakim ab, weil das ist, glaube ich, einer deiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, absolut. Also Erstaunliches Leben des Walter Mitty kam an Neujahr 14 raus, hier in Deutschland, in den USA eine Woche vorher, von und mit Ben Stiller. Der spielt auch die Hauptrolle, spielt Walter Mitty, einem, sagen wir mal, ein Loser, ja, der seit 16 Jahren in der gleichen Firma arbeitet, fürs Lives Magazine, arbeitet dort sozusagen im Untergrund, verwaltet das Negativarchiv und ja, ist halt ein Einzelgänger, der im besten Fall noch ignoriert wird von der Welt, den keiner wahrnimmt und der sich immer regelmäßig in Tagträume ihren Tagträumen versteckt und der Gefühl entwickelt für eine neue Kollegin, die er sich nicht traut anzusprechen und ja, eines Tages kommt es dann zu einem Zwischenfall, also er verliert ein Foto, das von einem berühmten Fotografen zugeschickt wird, der Firma. Das brauchen die für die allerletzte Ausgabe des Life Magazines, weil das soll ja dann nur noch online stattfinden. Und genau, der Fotograf wird gespielt von Sean Penn, auch absolut überragend gespielt, ja, also einer der besten Schauspieler überhaupt, meiner Meinung nach. Und nachdem er das Foto verliert, muss er sich dann auf die Suche nach diesem Fotografen machen, um Hoffnung noch zu haben auf Hoffnung zu haben, das Bild wiederzufinden. Und ja, und dann muss er auf einmal wirklich Abenteuer erleben und kann sich nicht mehr in seinen Tagträumen verstecken. Und der Film ist wunderschön, emotional, lustig, ist halt auch eine Tragikomödie, hat unfassbar schöne Bilder, also wirklich allein die Bilder lohnen sich, da lohnt sich schon das Geld für auszugeben, also für die Blu-ray. Wer das Glück hatte, den im Kino zu gucken, also wie Thomas und ich auch, ist auch so ein Tag, den wir eigentlich nie vergessen werden. Wunderschön, der Soundtrack unfassbar gut. Also einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch. Kann man sich immer angucken, wenn man mal einen Scheißtag hatte. Und der macht einem einfach Laune. Absoluter Feel-Good-Movie. Wie gesagt, das kann ich nur zu 1000% unterschreiben. Ich weiß sogar noch, was wir an dem Tag gegessen haben, als wir den Film geguckt haben. Also so weit geht es da schon. Und das ist einer der Filme, den ich so sehr mag, dass ich ihn oft gucken kann. Ich will es aber nicht, weil ich mich drauf freuen möchte. Also keine Ahnung, es gibt Filme, da denkt man sich, boah, heute mal wieder, keine Ahnung, heute mal wieder Star Wars gucken und dann freue ich mich da auch drauf und das ist cool. Aber bei Walter Mitty denke ich mir, oh, ich hätte jetzt heute Bock drauf. Ich warte aber lieber noch 1, 2 Wochen und habe dann noch mehr Bock drauf und zelebriere quasi diesen Tag, wo ich den gucke. Oder wie du schon gesagt hast, sag eben, selbst du hast einen Scheißtag, du gehst nach Hause, machst den Film an, holst dir irgendwas zum Knabbern und dann ist der Tag wieder gerettet. Also ich habe selten einen Film gesehen, der optisch so wunderschön war. Also den Film kann man wahrscheinlich bei jedem zweiten Bild anhalten, hat ein perfektes Gemälde für zu Hause. Und es ist, der Film, der macht einfach nur Spaß. Ich glaube gar nicht, dass man den Film gucken kann und sich dabei nicht wohlfühlen kann. Also das ist ein absoluter Wahnsinnsfilm. Genau. Ja, da bin ich ganz bei euch. Also das ist auch tatsächlich ein Film, wo ich sage, da geht es primär gar nicht mal so um die Geschichte wirklich, sondern einfach um das Feeling. Was für ein Gefühl gibt dir dieser Film? Und das ist wirklich ein Film, bei dem man einfach merkt, wie man den ganzen Stress, den man vielleicht gerade hat, oder die richtig schlechte Laune, die man den ganzen Tag über abbekommen hat, der geht einfach komplett verloren. Also ich weiß, ich habe den Film leider nicht im Kino gesehen, ich habe ihn erst auf Blu-ray gesehen. Und da habe ich mich richtig geärgert tatsächlich darüber, weil ich mir dann auch gedacht habe, das hätte ich jetzt wirklich auf der großen Leinwand sehen müssen, weil, wie ihr ja auch schon gesagt habt, diese Landschaftsaufnahmen, das ist unvergleichlich. Also da kriegt man sofort Fernweh und möchte am liebsten direkt nach diesem Film seine Koffer packen und irgendwo hinfliegen. Also ganz, ganz großes Kino. Gut, dann kommen wir jetzt zur Nummer 9. Und da haben wir einen Film, der das komplette Gegenteil darstellt. Das ist ein Film, der ist alles andere als schön. Und zwar haben wir hier den Film Hereditary. Und ich Schöner glaube, Übergang. schöner Übergang, oder? Ganz genau. Ja, Thomas, erzähl doch mal was über diesen wunderschönen Film. Genau. Hereditary ist ein Horrorfilm von Ari Aster aus dem Jahr 2018. Und allein schon die Story von dem Film zu beschreiben, ist schon relativ schwer. Es ist ein sehr Film, der sich mit einer okkulten Thematik beschäftigt. Der Film ist definitiv nicht für jeden. So viel schon mal vorweg. Ich fand ihn wirklich genial. Pascal, du hast vorhin schon gesagt, du magst Horrorfilme, die Tiefgang haben oder die halt nicht jetzt mal, keine Ahnung, nicht dieses plumpe Teenager-Fahren in Wald und werden dann abgeschlachtet. Und der Film ist genau das, der Film, du musst diesen Film mitgucken, man muss mitdenken tatsächlich. Der Cast spielt es super. Aber was ist, ich versuche mal grob in der Story zu sagen, was es geht, ohne jemandem, der es nicht gesehen hat, zu spoilern. Und zwar fängt der Film eigentlich mit einer Beerdigung an, weil die Großmutter stirbt. Was ja eigentlich in jedem Leben so ein ganz normales Ereignis ist, so traurig wie es auch ist. Und daraufhin verändert sich bei dieser Familie alles. Und dann gibt es halt, wie gesagt, sehr viel Okkultes, was passiert. Und ich tue mir gerade echt schwer, weil ich will nichts verraten. Weil der Film, der ohrfeigt einen eigentlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Plotwendungen. Ich sage jetzt mal nur Straßenpfahl dazu. Und jeder, der es weiß, diesen Film, was in diesem Film passiert, dem wird wahrscheinlich jetzt schon wieder schlecht. Aber das ist auch eine der genialsten Kamerafahrten in einem Horrorfilm oder an sich in einem Film, die ich gesehen habe, weil das ist einfach nur geisteskrank, was dann da passiert. Und ja, so wenig wie ich darüber sagen kann, jeder, der mal einen komplett abgedrehten Film sehen möchte oder an die Gamer gerichtet, wenn ihr so eine Story aufbaut wie bei Dark Souls mögt, das ist was ganz anderes, aber die Art, wie es erzählt wird, sie nämlich nicht erzählt wird, gebt dem Film mal eine Chance und guckt nicht den Trailer, weil der verrät ein bisschen was. Einfach nur mal rangehen an einen Horrorfilm, der euch wirklich nicht loslässt und euch auch ein paar Tage mit begleitet, weil der Film ist einfach nur krank. Ja, ganz genau. Also, ja, Thomas schon gesagt hat, wenn man Filme mag, die einem nicht unbedingt immer alles direkt erklären und bei dem man auch ein bisschen sein Hirn einschalten muss, da bin ich halt gerade bei Horrorfilmen, bin ich da immer ganz dabei, weil ich mag dann diese kleinen Details, die man irgendwo entdecken kann. Oder wenn man sich selber so ein bisschen die Story zusammenreimen muss, da bin ich ein ganz großer Fan von. Und ja, also wie gesagt, wenn man einen Horrorfilm schauen möchte, der mal ein bisschen was anderes bietet, sollte man sich den Film auf jeden Fall angucken. Man sollte allerdings ja vielleicht etwas stärkere Nerven haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei etwas zart beseiteten Leuten vielleicht nicht so günstig sein könnte. Und das meine ich jetzt nicht mal unbedingt, dass der Film viel Gore enthalten würde. Es gibt zwar ein paar heftige Szenen, aber der Film spielt halt, finde ich persönlich, komplett auf der psychischen Ebene. Und ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich definitiv noch 2 Tage über diesen Film nachgedacht. Und das ist so einer der Filme, bei denen ich wirklich sage, er ist grandios, aber ich habe verdammt viel Angst, diesen Film nochmal anzugucken. Und ich wüsste auch nicht vielen Leuten, denen ich den Film weiterempfehlen könnte. Also, das ist so gut wie dieser Film ist, weil man mit der Nische, ja doch, mit der Nische nichts anfangen kann. Ist, guckt man den Film und denkt sich wahrscheinlich, was ein Scheiß. Aber wenn man sich wirklich drauf einlässt, dann ist es ein Film, der dir den Magen umdreht, dir Angst einjagt und dich mit einem so unwohlen Gefühl aus dem Kinosaal oder aus dem Wohnzimmer, wo man den Film guckt, gerade lässt. Wie du schon gesagt hast, genau das Gegenteil. Walter Mitty erfüllt dich mit so einer Wärme. Und der Film, der hinterlässt dich mit so einer Kälte in dir drin und so einem Gefühl von, das ist schon heftig. Ja, es war ein Horrorfilm, auf jeden Fall ein Horrorfilm der anderen Art. Für mich war er gegen Ende zu strange, ja. Aber der Weg dahin, also das ist, wie du auch gesagt hast, diese Kamerafahrten und der bricht dich schon, der Film, auf jeden Fall. Also das ist schon ein Film, der einen nicht so leicht loslässt. Und mir war es dann am Ende ein bisschen zu abgedreht, ja, aber es war klar, dass es in die Richtung geht. Das ist Geschmackssache, wie du auch gesagt hast, das ist eine Nische. Aber jeder, der mal was anderes sehen will, also eine andere Art Horrorfilm und auch mal was Besonderes sehen will in dem Genre, sollte dem Film auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ja, ganz genau. Und ja, dann kommen wir jetzt zur Nummer 8. Und da gehen wir mal von der tristen Stimmung weg und kommen zu einem Film, der vor allem Hakim sehr oft und sehr häufig zum Lachen bringt, und zwar The Wolf of Wall Street. Das ist meine Biografie. Ja, Wolf of Wall Street. Also ich denke, das ist auch ein Film, den sehr viele gesehen haben. Ein weiteres Meisterwerk von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, auch in einer seiner besten Rollen, spielt da, ist auch nach einer wahren Geschichte, spielt da den Börsenmensch John Belfort, der Anfang der 90er Jahre halt an die Wall Street gegangen ist und das große Geld machen wollte, der dann schon irgendwie mit Mitte 20 Multimillionär war. Und der Film, ja, in dem Film geht es um sehr viel Geld, um sehr viel Drogen, um sehr viel Sex. Der Film ist spannend. Der Film erzählt eine krasse, wahre Geschichte. Also da geht es um den um Jordan Belforts Leben, um die ganzen Höhen, die er hat und um die Tiefen, also um den tiefen Fall vor allem auch. Und der Film ist so abgefuckt, der Film ist so lustig, der ist so unter der Gürtellinie, der ist so asozial und der ist so, also kann man alles gar nicht beschreiben. Der Film geht 3 Stunden, aber man langweilt sich nicht, weil wirklich gefühlt im Sekundentakt kriegst du was in die Fresse. Im Sekundentakt, bam, bam. Du guckst nach links, nach rechts und denkst dir, was passiert hier? Und du musst dich die ganze Zeit kaputt lachen. Also der Film hat geilen Humor. Das ist natürlich auch Geschmackssache, aber für mich war das einfach, also mir hat der Humor sehr gut gefallen. Schauspielerisch super, auch so Nebenrollen. Jonah Hill oder Margot Robbie oder oder die kleine Szene von Matthew McConaughey, auch schon grandios. Also der Film ist wirklich Spitzenklasse von Anfang bis Ende und auch gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen überhaupt. Gerade beim Schauspiel darf man halt nicht die Hauptrolle vergessen, und es ist Leo DiCaprio, der einfach nur eine Leistung in dem Film abliefert, für die ich und wahrscheinlich so ziemlich der Rest der Welt auch gedacht habe, okay, jetzt hat er seinen Oscar sicher, weil das, was der Mann da abliefert, das ist komplett geisteskrank, wie sehr er diese Rolle lebt. Der spielt die nicht, der lebt ihn in dem Moment. Und du hast eigentlich schon alles gesagt, der Film ist lustig, der Film ist spannend, der Film ist eine Achterbahnfahrt eigentlich, also das ist wirklich einer der wenigen Filme, der diese 3 Stunden wie eine Stunde wirken lässt, weil man sich denkt so, okay, krass, was zur Hölle ist gerade passiert, der Film ist fertig. Und man hat eigentlich wirklich jede Minute genossen, weil der Film so komplett Banane ist, aber auf so viel Level einfach nur so ein absolut genial gemachter Film. Das ist, Ein ganz, ganz großer. Ja, zumal halt wirklich so oft das, ja, einfach dieses Gefühl bekommt von wegen, okay, haben die das jetzt gerade wirklich gezeigt? Ja, also dieser Film traut sich auch einfach so viel. Und ja, es gibt, so oft hat man den Moment, wenn man diesen Film das erste Mal sieht, dass man sich halt wirklich denkt so, was zum Teufel, bitte was? Ja, also großartig. Und ja, wie gesagt, auch ich hätte DiCaprio dafür den Oscar gegönnt, den er leider, leider nicht bekommen hat für diese Rolle. Aber das ist auf jeden Fall eine der besten Rollen, die er jemals abgeliefert hat. Man muss auch sagen, Thomas und ich haben ihn damals in Mitarbeiter-Screening gesehen, am Samstag um 9 Uhr morgens. Best day ever, das war so geil. 3 Stunden Film, danach haben wir 2 Stunden frei, danach gearbeitet. So schön, wirklich Wolf of Wall Street mit Croissants und Kaffee. Und das war so geil. Und einige Leute haben den Saal verlassen mittendrin, weil der Film so pervers und obszön war. Man sieht ja auch richtig viel. Also das ist schon, ja, das ist wirklich, also der Film hätte auch FSK 18 kriegen können, aber war trotzdem geil. Oder vor allem deswegen. Ja, dann kommen wir zur Nummer 7 und da wird es jetzt, ja, ein bisschen verwirrend von der Story her. Und zwar haben wir auf Platz 7 Inception. Und ja, ich glaube, muss ich auch nicht so viel dazu sagen. Es ist auch unglaublich schwer, diesen Film zu beschreiben. Denn es ist wieder mal ein Film, bei dem man sehr gut aufpassen muss, sehr viele Verzweige, sehr viele Plot-Twists mit dabei hat. Im Großen und Ganzen, Hakim, ich glaube, du kannst den Film am besten inhaltlich zusammenfassen. Scheiße, ich dachte, du machst es. Das ist so schwierig. Nein, ich gebe das, okay, geb das ohne Hintergedanken an dich ab. Okay, aber ihr müsst mir helfen. Ja, es geht halt, Hauptrolle spielt in dem Film auch Leonardo DiCaprio. Regisseur Christopher Nolan, muss man auch nicht viel dazu sagen, einer der besten Regisseure überhaupt. Für mich vielleicht auch mein absoluter Lieblingsregisseur, neben Martin Scorsese. Und der Film hat einen Hammercast, ja, noch mit Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Mario Cotillard, Michael Caine, also wirklich grandios, Cillian Murphy. Und in dem Film geht es halt um Dom Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio, der nicht mal die Heimat kann in die Vereinigten Staaten, weil ihm vorgeworfen wird, dass er seine Frau umgebracht hat. Und er hat 2 kleine Kinder, die er halt auch nicht besuchen kann. Genau aus diesem Grund. Und der hat eine besondere Fähigkeit. Und zwar hat er eine Möglichkeit gefunden, in Träume von Menschen einzudringen mit spezieller Technik und denen auch sozusagen Geheimnisse aus den Träumen zu stehlen. Und irgendwann wird er dann beauftragt von einem gewissen Unternehmer mit ganz viel Einfluss in einen Traum eines anderen Unternehmers einzusteigen und nicht was und keinen Gedanken zu stehlen, sondern einen Gedanken einzupflanzen, eine Inception. Und genau, als Austausch dafür würde er wieder Zutritt in die Vereinigten Staaten erhalten und ja, lässt sich auf den Deal ein. Und ja, in dem Film geht es dann, ein sehr verwirrender Film, es geht um Traumsequenzen, es geht um Träume im Traum und Träume im Traum vom Traum vom Traum und man blickt irgendwann gar nicht mehr durch. Ich habe gehört, irgendwie in Japan oder irgendwo, da wurden sogar oben rechts auf dem Bildschirm, wird dann auch angezeigt, in welcher Ebene man sich gerade befindet. Da ist alles einfach verwirrend und man muss einfach aufpassen. Wenn man einmal nicht aufpasst, hat man verkackt. Ja, da kann man gleich weggehen, ja, oder ausschalten oder wie auch immer. Und der Film ist spannend, der Film hat coole Action, der Film ist was Besonderes und ist halt auch absoluter Mindfuck. Und auch das Ende ist einfach nur geil. Nee, das ist wirklich ein absolut grandioser Film. Vielleicht ist es sogar mein Lieblings-Nolan. Weil gerade als ich ihn das erste Mal gesehen habe, den Film, ich war komplett baff. Und nochmal, wenn man wieder mag, wie ein Film wirklich hochwertig produziert wird. Nolan benutzt nicht eine Übermenge an CGI, also an Computereffekten. Er benutzt sie dann, wenn sie passen und versucht zu minimalisieren. Und da gibt es Szenen in diesem Film, wenn man dann weiß, dass die tatsächlich in echt gedreht wurden. Das ist dann einfach nur, macht es eigentlich nur noch geiler, wenn man zum Beispiel jetzt dann die eine Gangszene denkt, wieder ohne zu viel zu verraten, wenn man dann halt weiß, okay, die haben tatsächlich dieses Set so gebaut, dass das mit dem Gang tatsächlich funktioniert, anstatt dass sie gedacht haben, okay, wir machen es mit dem Computer. Wo man auch wieder merkt, wie viel Liebe der einfach in den Film gesteckt hat und wie Hakim schon gesagt hat, das Ende, das ist einfach nur, ich glaube, ich habe selten bei einem Film so dumm geguckt wie bei dem am Ende. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Es ist so ein Film, er endet und man weiß nicht, habe ich ihn jetzt verstanden oder habe ich es nicht verstanden? Und das ändert sich auch nach dem fünften Mal gucken nicht. Es ist ein Film, der unglaublich komplex ist, der unglaublich verwirrend sein kann, aber der zu keiner Zeit zu verwirrend ist. Also man kann sich ihn trotzdem 4-5 Mal angucken. Also ich glaube, ich habe ihn jetzt mittlerweile 4 Mal habe ich ihn gesehen. Und ja, ich werde immer noch nicht müde, diesen Film mir immer wieder mal anzuschauen. Ja, und der Cast ist einfach der Wahnsinn. Ich meine, über Leonardo DiCaprio müssen wir, glaube ich, nichts mehr sagen. Aber auch Michael Caine, Marion Cotillard überzeugen einfach in jeder Sekunde, in der sie auf dem Screen sind. Und die Action ist super, obwohl wir hier keinen reinen Actionfilm vor uns haben. Und die Szenen, die mit CGI dann gemacht wurden, sehen halt auch überragend aus. Also ich glaube auch, diesen Film haben viele, viele Leute geguckt und die, die ihn noch nicht gesehen haben, sollten das dringendst nachholen, weil wenn man wirklich einen anspruchsvollen Action-Thriller mal sehen möchte, kommt man um Inception einfach nicht rum. Gut, dann sind wir bei der Nummer 6 angekommen und da haben wir The Greatest Showman und da kann euch, glaube ich, der Thomas ein bisschen was dazu sagen. Genau, The Greatest Showman ist der nächste Film mit Hugh Jackman, der sich bei uns in die Top 15 geschlichen hat und ist wieder ein Film, den man eigentlich mit einem Wort beschreiben könnte und das Wort ist einfach schön. Der Film ist an sich die Geschichte, die falsche Geschichte von P.T. Barnum, dem Erfinder des Zirkus. Das ist echt eine ziemlich makabre und düstere Geschichte, weil der Typ wirklich geldgeil gewesen sein muss und so ziemlich komplett auf alle Menschenrechte oder die Würde des Menschen geschissen hat. Was in dem Film ganz kurz angedeutet wird, aber an sich ist der Film ein Märchen, so wie es passiert ist, ist es nie passiert, aber dieses Märchen ist wunderschön. Es ist eine bildhübsche Lüge, die einem erzählt wird. Der Soundtrack ist, der sollte echt seinesgleichen, also keine Ahnung, da will man im Kino eigentlich schon fast aufstehen und mitsingen, wenn man den Text dann schon vorab könnte. Das ist einfach ein Feel-Good-Movie und P.T. Barnum ist eigentlich ein ziemlich armer Schlucker, der ziemlich große Träume hat. Also als kleiner Junge sieht er zu, wie sein Vater immer bei den Reichen ein- und ausgeht, aber selber nicht dazugehört und er nimmt sich das Ziel, ich habe irgendwann eine schöne Frau, mit der mache ich Kinder und ich habe Geld. Und dafür wird er wirklich alles tun und irgendwann kommt es halt dazu, dass er halt diesen Zirkus eröffnet und das verpackt der Film in so einer extrem unterhaltenen Erzählweise und der Cast ist auch wirklich klasse, also Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams also oder Zendaya ist da noch dabei, das sind so viele coole Charaktere, die einfach in diesem Film gezeigt werden. Und keine Ahnung, ich glaube, für mich ist es mittlerweile einer der Soundtracks, die ich am meisten gehört habe von irgendwelchen Filmen. Also da kommt immer irgendein Lied wieder auf einmal in meine Playlist mit rein und ich skippe es eigentlich nie weg, weil es immer wieder cool ist. Absolut, also das ist ein super schöner Film, eine schöne Message, ja, die einem da verkauft wird. Klar, es ist eine fiktive Geschichte im Endeffekt dann, ja, und zwar und nicht die Wahrheit, aber es ist einfach schön, es ist so viele Momente, allein mit der schwedischen Nachtigall, die dann genau das Lied da performt in dem Konzertsaal, also das ist so, man guckt einfach nur zu mit dem Mund auf, ja, und taucht einfach ab in diese Welt, also das habe ich auch selten erlebt, sowas, ein wunderschöner Film, kann ich mir immer wieder angucken und der Soundtrack ist grandios, höre ich mir auch immer wieder an, also das ist ein Film, also das ist auch schon 2 Jahre alt und so, die Soundtrack hört man immer noch, also das ist wirklich ein Film, den ich jedem empfehlen kann, auch Leute, die jetzt nicht so Musical-Fans sind. Das war das erste Musical im Kino, wo ich wirklich gesagt habe, geil, würde ich jetzt sofort am liebsten direkt nochmal gucken. Also kann ich auch jedem nur weiterempfehlen. Ja, ganz genau. Also ich weiß auch noch, wir haben den ja alle zusammen im Kino geschaut und das war wirklich einer der Filme, bei denen ich das komplette Kinopublikum um mich herum ja irgendwie ausgeblendet habe. Also ich habe das überhaupt nicht mehr wahrgenommen, weil ich so fixiert auf die Leinwand war. Weil einfach auch die Kostüme sind wunderbar, die ganze Atmosphäre in dem Film ist wunderschön. Der Soundtrack ist der Hammer. Ja, also es gibt, glaube ich, wenige Filme, bei denen man beim ersten Mal, wenn man diesen Soundtrack hört, schon mitwippt und schon, wie Thomas ja auch schon gesagt hat, man will eigentlich schon mitsingen, wenn man den Text könnte. Und ja, klar, der Film ist nicht so ganz wahrheitsgetreu, aber wir reden auch immer noch über einen Film. Wir reden nicht über eine Dokumentation, sondern das ist ein Musical und ja, da wollte man einfach ein schönes Feel-Good-Movie produzieren. Und wenn man sich eben daran nicht stört, dass die Geschichte nicht so 100% wahrheitsgemäß ist, kriegt man hier einen der schönsten Musicals oder einen der schönsten Filme der letzten Jahre auf jeden Fall geliefert. Gut, dann kommen wir zu Platz 5. Oder ja, zu Nummer 5, sagen wir es mal so. Und da haben wir auch einen wunderschönen Film, der leider auch ziemlich traurig ist. Und zwar ist das der Film 7 Minuten nach Mitternacht. Und das ist ein Film, der hat mich komplett umgehauen, als ich ihn im Kino gesehen habe. Es geht um den 13-jährigen Connor, der mit seiner krebskranken Mutter alleine lebt. Der Vater ist mittlerweile ausgezogen, hat eine neue Freundin in der neuen Stadt. Und die kranke Mutter wird von deren Mutter gepflegt. Und ja, der Junge leidet sehr stark darunter. Er ist in der Schule, kriegt da keine guten Noten, wird gehänselt. Und ja, verarbeitet das alles in seinen Zeichnungen. Und irgendwann taucht dann 7 Minuten nach Mitternacht abends ein Wesen bei ihm auf. Das ist so eine riesige Baumkreatur, hat so ein bisschen was von einem Ent aus Herr der Ringe. Und erzählt ihm Geschichten. Und weiter möchte ich jetzt noch nicht verraten, aber einfach, dieser Film schafft es, ein todtrauriges Thema zu erzählen. Man fühlt sich den ganzen Film über, ja, man will eigentlich permanent heulen, weil man so mit diesem Jungen mitfühlt. Und er schafft es dann aber auch am Ende, dieses traurige Thema nicht zu verharmlosen, aber einen trotzdem mit einem schönen Gefühl aus dem Kino rausgehen zu lassen. Also ich weiß noch, als ich im Kino gesehen habe, ich habe geheult wie ein kleines Kind und habe mich aber einfach nicht schlecht gefühlt, als ich aus diesem Kino gekommen bin. Weil er einfach, ja, das Ganze so schön erzählt und mit einer Message um die Ecke kommt, die ich so in wenigen Filmen sehe, die ich aber gerne häufiger sehen würde. Und vor allem der kleine Junge, Connor, der von Lewis McDougall gespielt wird, ist einfach grandios. Ich bin persönlich nicht so der große Fan von Kinderschauspielern, aber dieser Junge ist einfach der Wahnsinn. Also die Mutter wird von Felicity Jones gespielt, das Ungeheuer wird von Liam Neeson gesprochen, die Großmutter von Sigourney Weaver gespielt und dieser Junge schafft es einfach, dass man alle komplett vergisst, weil er diesen kompletten Film fast alleine trägt mit seiner schauspielerischen Kunst. Und das muss man erstmal schaffen. Du hast jetzt eigentlich alles zu dem Film schon gesagt. Also, wie du schon gesagt hast, der Kinder, wie heißt der Junge, der Schauspieler? Lewis McDougall. Lewis McDougall, ne? Also wie grandios, du kaufst es dem einfach ab, von Anfang bis Ende. Der Film ist todtraurig, der Film ist schön, aber vor allem traurig halt. Du willst wirklich die ganze Zeit nur heulen. Und der Film sorgt halt dafür, dass du wirklich, der rückt so die Dinge so ins richtige Licht, ja? Also was wichtig ist und was nicht, ja? Da geht es einfach um ein bedeutendes Thema, ja, im Leben. Und wenn du den Film gesehen hast, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass man dann wieder mal so einen Blick auf das Wesentliche hatte, ja, was wichtig ist und die ganzen kleinen Probleme, wo wir immer rumheulen, ne, eigentlich total irrelevant sind. Und der Film geht einem so nah, weil er einfach so echt wirkt. Und da gibt es dann auch diese Szenen, wo diese Geschichten erzählt werden, ja, mit den Wasserfarben und so, ne. So etwas habe ich irgendwie noch nie gesehen in dem Film, ja, also in der Art. Und einfach nur wunderschön. Also ich habe mich da komplett drin verloren. Auch am Ende musste ich erstmal wahrscheinlich 20 Minuten oder so einfach nur sacken lassen. Der Film war wirklich, also ich war danach irgendwie am Boden zerstört, aber irgendwie hatte ich auch so, da so ein, wie so ein kleines Licht noch im Herzen, so ein bisschen Hoffnung, keine Ahnung. Aber der Film hat einen wirklich, also der nimmt einen emotional richtig, richtig mit. Meine Meinung zu dem Film ist leider relativ kurz, weil ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Werde aber vielleicht mal die Corona-Zwangspause nutzen, um ihn mir vielleicht tatsächlich mal anzugucken. Aber wie gesagt, ich kann leider nicht viel zu dem Film sagen. Ja, also ich kann es dir nur empfehlen. Also es ist wirklich ein richtig, richtig schöner Film. Und ich finde es sehr schade, dass er, also ich weiß jetzt nicht, wie die amerikanischen Zahlen aussehen, aber ich weiß, dass er hierzulande ziemlich gefloppt ist. Also ich weiß, dass er bei uns im Kino lief, wo wir gearbeitet haben. Wir hatten ihn, glaube ich, 2 Wochen im Programm und insgesamt waren 7 Leute drin. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, was wahrscheinlich auch dem Trailer zu verschulden ist, weil der, also wenn man sich jetzt nur den Trailer anguckt, kriegt man eine komplett falsche Erwartung von diesem Film. Also man sollte den wirklich gucken, ohne sich vorher irgendwie einen Trailer anzuschauen, weil ansonsten könnte man vielleicht in die falsche Richtung gelenkt werden. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich ihn nicht geguckt habe, weil mir der Trailer nicht zugesagt hat. Also ich sage, also erstmal, die Zahlen sind weltweit schwach gewesen, also auch in Amerika, aber das ist auch kein Film für den amerikanischen Markt. Also Haben dann nicht, die halten es dann nicht so mit so Filmen, die halt so mit Metaphern spielen. Und also, wenn ich mir den Trailer angucke und mir vorstelle, wie der in den US-Kinos läuft, kann ich mir vorstellen, dass da halt wenig Interesse für besteht. Aber ich finde, also es gibt einen zweiten Trailer. Ich finde den zweiten Trailer davon richtig schön. Und man muss halt einfach sehen, ich habe ziemlich schnell gesehen, dass das halt alles Metaphern, dass halt vieles von dem, was man im Trailer sieht, Metaphern sind für gewisse Dinge und konnte dann so rausfiltern, in welche Richtung es gehen wird. Also ich fand den Trailer, also ich sag mal so, ich habe den mehr oder weniger verstanden gehabt und habe mir gedacht, in welche Richtung es geht. Und aber man sollte den Film einfach sehen. Trailer gesehen oder nicht gesehen ist irrelevant. Guckt euch den Film einfach an. Also der ist einfach empfehlenswert. Auf jeden Fall. Oh, willst du damit also sagen, dass ich den Trailer nicht kapiert habe, Hakim? Ja, du bist dumm, ist halt so. Was soll ich machen? Ich bringe da jetzt Wichser. auch keine Wertung rein. Gut, dann kommen wir mal zu Nummer 4. Und da haben wir den Film Green Book. Und ja, da erzählt uns der Haki mal ein bisschen was drüber. Habe ich nicht gesehen, sorry. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht mal ansatzweise. Green Book habe ich, wunderschöner Film, den habe ich dreimal im Kino gesehen gehabt. Also in dem Film, also die Hauptrollen spielen da Mahershala Ali und Viggo Mortensen. Ist auch nach einer wahren Geschichte. Mahershala Ali spielt da ein Musiker, afroamerikanischer Musiker in New York der 50er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, spielt die Musiker Don Shirley, mega talentiert, großartiger Musiker, der auf Tournee gehen will, auch in den Süden. Als Farbiger im Süden, ein bisschen gefährlich zu der Zeit, nicht unbedingt die beste Idee. Und deswegen braucht er jemanden, der ihn zum einen fährt, also einen Chauffeur, aber der auch sozusagen auch seinen Bodyguard mimt. Und dafür nimmt er sich Viggo Mortensen, der den Italo-Amerikaner Tony Lip spielt. Und das Drehbuch ist auch geschrieben vom Bruder von diesem Tony Lip. Und ja, wie fasst man es zusammen? Ein Roadtrip-Movie, der mich sehr oft in vielen Momenten als ziemlich beste Freunde erinnert hat. Zwei absolute Kontraste, was den Charakter angeht, mit diesen beiden Schauspielern, die das großartig spielen. Also diese Chemie, die die beiden da auf der Leinwand zeigen, also die habe ich selten gesehen. Unfassbar gut. Und ich finde, da hätten beide einen Oscar für verdient gehabt. Mahershala Ali hat den ja sogar gewonnen. Viggo Mortensen fand ich fast noch besser in seiner Rolle. Also die beiden verschmelzen einfach mit ihren Rollen. Und ja, man sieht dann, wie die sich dann den ganzen Weg über gefühlt necken und es immer wieder zu Zwischenfällen kommt. Und aber dann mit der Zeit einfach eine ganz besondere Freundschaft entsteht und der Film ist wirklich schön, der macht gute Laune, der behandelt aber auch ernste Themen, ja, geht auch natürlich sehr stark auch um Rassismus und hat auch den Oscar gewonnen als besten Film, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe. Und ja, ein absoluter super Film, den ich nur empfehlen kann. Ich kenne niemanden, der den Film nicht mindestens als sehr gut eingestuft hat. Und wir hatten ihn damals auch in der Sneak, ja, da waren mehrere hundert Leute im Saal und der Film hatte eine Bewertung von 99% positiv und 1% Mittel, 0% negativ. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt gehabt. Das war auch schon richtig krass. Also der Film gefällt irgendwie gefühlt jedem. Und jeder, der ihn nicht gesehen hat, soll ihn gucken. Ja, also das ist, wie du sagst, der Film ist wirklich großartig. Ich hatte auch das Gefühl, das Rassismus-Thema ist da ein ganz wichtiger Standteil, aber er will dich damit nicht erwürgen, so nach dem Motto, so, du musst jetzt für den Charakter von Mahershala Ali irgendwie, du musst für ihn sein, weil guck ihn an, er ist so der arme Typ und guck mal, was sie mit ihm machen. Sie zwingen es ihm nicht auf und man ist trotzdem für ihn, ohne dass groß was passieren muss, weil. Er will doch eigentlich nur Mensch sein quasi und er will seinen Traum machen, er hat es sich vorgenommen und er macht es dann auch. Und auch die Beziehung zwischen den beiden von Anfang, Viggo Mortensen, der einfach in ihm mehr oder weniger nur einen Job sieht, bis hin halt wirklich zu dem, was aus den beiden dann mal werden kann. Also diese Freundschaft, bis die dann entsteht, ist einfach auch wirklich gut, schön und realistisch halt gemacht, dass man denkt, ja, so kann es wirklich sein. Und Hakan hat eigentlich schon alles gesagt, der Film hat zu Recht auch den Oscar dann gewonnen. Also es ist wirklich, wirklich großartig. Ja, kann ich auch nicht mehr viel dazu sagen. Einfach wunderschön. Und Hakim, wenn ich dich richtig verstanden habe, dieses Mal ist es aber ein Afroamerikaner, ja? Ja, spielt ja in den USA auch nicht. Gut, dann habe ich es ja diesmal in meinen Notizen richtig geschrieben. Super. Hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht, oder? Super, ich bin integriert. Nein, also wie gesagt, wunderbarer Film, sollte man auf jeden Fall geguckt haben. Was ich auch noch super fand bei dem Film, du siehst direkt am Anfang die Hauptcharaktere, wenn die eingeführt werden, die werden da nicht irgendwie als Strahlemänner oder sonst was eingeführt. Nein, die haben selber Vorurteile, ja. Und auch Tony Lip als Italoamerikaner ist auch rassistisch. Wenn du dann siehst, wie er schwarze Handwerker da hat und die dann was zu trinken bekommen von seiner Frau. Und wenn sie dann gehen, nimmt er die Gläser, wo sie draus getrunken haben, und schmeißt sie in den Müll, ja. Also du, diese Grundvorurteile, ja, und dieses bisschen Rassismus, was bei den meisten Menschen einfach irgendwie auch leider vorhanden ist, ja. Vor allem jetzt bei Menschen, die vielleicht nicht so gebildet sind, ja. Das wird dann auch direkt gezeigt am Anfang, und das charakterisiert die Leute, diese beiden Personen auch sehr gut. Und das fand ich halt auch richtig gut, wie du siehst, wie beide irgendwie Vorurteile haben, und auch Mahershala Ali, der dann in seiner Rolle seinen Untergebenen, sage ich mal, ja, seinen Angestellten auch, wo er oben, von oben herab auf ihn schaut, ja, auch irgendwie arschlochmäßig, ja, und wie beide sich dann immer näher kommen, so einfach in ihren Charakteren, und beide voneinander auch lernen. Das fand ich einfach super. Das war nicht einfach so, guck mal, die zwei tollen, oh, sind die beiden cool, ja, und jetzt werden die noch Freunde. Nee, das fand ich auch schon sehr realistisch gemacht, auf jeden Fall. Ja, und mit diesen wunderbaren Worten kommen wir zu den Top 3. Und da haben wir auf der Nummer 3 wieder einen Film, der besonders Hakim sehr am Herzen liegt. Und zwar The Dark Knight Rises. Den habe ich leider auch nicht gesehen. Halt die Klappe, Hakim. Der hat uns allen drei gefallen, also tu gar nicht so, ja. Mir nicht. Natürlich, das ist ein grandioser Film, aber komm, sind wir mal ganz ehrlich, wenn es jemanden gibt, der den Film besonders feiert, dann bist du das, oder? Jein, also ich wollte ihn auf jeden Fall drin haben, weil das ist einfach Part der Dark Knight Trilogie, und es würde sich falsch anfühlen, ihn außen vor zu lassen. So ist es halt. Ja, Dark Knight Rises ist ein Film, den wir alle mehrfach gesehen haben. Thomas hat ihn vor ein paar Tagen zuletzt erst gesehen. Ja, es ist das Ende der Dark Knight Trilogie, der grandiosen Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Ja, ich denke, dass die meisten ihn sogar gesehen haben. Also ich glaube, so viel muss man jetzt dazu nicht sagen. Es geht um einen Batman, der 8 Jahre lang nicht mehr als Batman unterwegs war, beziehungsweise Bruce Wayne, der nicht mehr als Batman unterwegs war, 8 Jahre lang, der sich verkrochen hat. Es gibt kein Verbrechen mehr in Gotham City. Das Böse hat sich zurückgezogen. Man denkt, ja, alles schön und gut, hier passiert nichts mehr. Und dann taucht ein neuer Bösewicht in Form von Bane auf. Wunderbar gespielt von Tom Hardy. Und ja, dann geht das Chaos erst so richtig los. Batman ist nicht mehr der, der früher mal war. Nicht körperlich, nicht geistig, kommt dann ganz schnell an seine Grenzen, und ja, muss auch selbst dem Tod ins Auge sehen, und stößt an seine Grenzen. Und ja, ein Film, der sehr spannend ist, der sehr episch ist, sehr groß, sehr erdrückend für so einen Sommer-Blockbuster. Ich weiß noch, als ich den damals im Kino gesehen habe, also ich bin dann irgendwann aufgestanden nach dem Film und habe dann gemerkt, dass ich voll mit Käsesoße bin von meinen Nachos. Ich hatte richtig Bauchschmerzen, weil ich habe den ganzen Film so viel gefressen, aber ich habe nur auf die Leinwand geguckt, deswegen habe ich auch voll gekleckert. Und dann bin ich aufgestanden, alle haben geklatscht, ja, als der Film zu Ende war, und dann habe ich gemerkt, oh fuck, mein Bauch, ja, aber ich habe nur gedacht, das wird. Also ich war richtig gefesselt gehabt, und ja, der hat auch natürlich seine Schwächen, ist aber jetzt bei weitem nicht so grandios wie The Dark Knight, aber ein würdiger Abschluss der Trilogie. Und wie gesagt, der Film ist nicht zwingend der beste der Dark Knight Trilogie. Das ist für mich in meinen Augen immer noch Batman Begins, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich finde die Idee, oder nicht die Idee, die Art, wie sie Bane einführen als Bösewicht, ist halt einfach nur genial gemacht. Also man sieht am Anfang ja diesen Beutel über dem Kopf, bis er dann spricht. Und da finde ich, ist einer der für mich größten Kritikpunkte ist, an dem Film, die haben die Tonspur von Bane nochmal geändert. Und in dem ersten IMAX-Teaser, den es gab, versteht man Bane kaum. Und da haben sie darüber beschwert, aber ich finde, man muss Bane nicht verstehen, um zu wissen, was er sagt, weil alles, was er sagt, macht er dann auch. Das heißt, selbst wenn man den Satz nicht verstanden hat, 5 Minuten später weiß man es eh. Und ich meine, Tom Hardy, finde ich, ist mit Abstand der beste Charakter in dem Film, auch schauspielerisch zerlegt er da wirklich jeden. Und da wird gesagt, klar, der Film hat Schwächen, aber das ist wirklich eine wirklich sehr, einer der, trotzdem für mich nur einer der besten, nennen wir es mal, Comic-Helden-Filme, die es gibt, gehört da immer noch ganz oben mit dazu. Ja, definitiv. Also es ist, wie Hakim auch schon gesagt hat, ein würdiger Abschluss für die Dark Knight-Trilogie. Der Film hat ein paar kleine erzählerische Schwächen, aber das wird einfach durch so viel Grandioses zunichte gemacht. Also der Film ist einfach von vorne bis hinten episch, er ist groß, er ist ja bedrückend auch teilweise. Und es ist auch einfach, wenn man mal die heutigen Blockbuster-Standards jetzt mit diesem Film vergleicht, ja. Also gerade diese ganze Marvel-MCU-Geschichte, was jetzt auch keine schlechten Filme sind. Aber wenn man da jetzt The Dark Knight Rises nochmal entgegenstellt und das jetzt damals als Sommerblockbuster bezeichnet, ist das nochmal ein ganz anderes Level. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, Christopher Nolan ist einfach ein Genie. Und er zeigt auch hier wieder, was er alles kann und mit wie wenig CGI er auskommen kann. Und wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass viele von diesen Szenen gar kein CGI enthalten, bei dem man es eigentlich denkt, dann ist das auch noch mal ganz, ganz großes Kino. Und dieser Film hat eine der besten Schlussszenen überhaupt. Also, wir müssen jetzt darüber nicht reden, jetzt nicht unnötig zu spoilern, ja. Falls irgendjemand die Filme nicht gesehen hat, ja. Aber wirklich auch so das Ende, das ist einfach nur pure Gänsehaut und wirklich so ein Ende, was ich auch nie wieder vergessen werde, auf jeden Fall. Das verbindet sich auch schön dann mit Justice League später. Fick dich. Thomas, ganz ehrlich, du machst dich in der ersten Folge schon so unbeliebt, das ist unglaublich. Du willst die Leute wenigstens, was für ein Arschloch er ist. Ja, gut, Ja, den kann ich dir nicht mehr enttäuschen. Kann nur besser werden. ihr könnt uns ja mal mitteilen, ob ihr Thomas noch in den späteren Folgen noch hören wollt oder ob er es jetzt schon verkackt hat. Ich mache dann meinen eigenen Podcast auf und hetz gegen euch zwei. Ja, komm. Du kannst es jetzt alles wieder gut machen und zwar mit der Nummer 2. Und zwar, wenn du uns jetzt erstmal erzählst, warum die Nummer 2 denn nicht nur einer der besten Filme der letzten 10 Jahre, sondern einer der besten Filme meiner Meinung nach generell ist. Und zwar Toy Story 3. Toy Story 3 ist wahrscheinlich der beste Abschluss einer Trilogie jemals. Ich glaube, Toy Story hat es ja auch an sich geschafft, nur die Trilogie gesehen, den vierten Teil ignorieren wir jetzt einfach mal hier ganz dreist, wirklich eine Dauer-Rating von 9 plus zu haben. Das hat sonst, glaube ich, niemand geschafft, also keine Trilogie geschafft. Gut, zur Story ist, Andy wird erwachsen. Andy geht zum College und er hat immer noch seine Spielsachen und seine Mutter meint, du, wird ja langsam mal Zeit, dass du die da irgendwie wegräumst. Und eigentlich will er nur Woody mitnehmen ins College, einfach nur so ein bisschen gehört er schon zu ihm dazu und der Rest, ja, dann geht der Rest halt erstmal auf den Dachboden. Und es passiert aber allerdings nicht alles so, wie es soll und die Spielzeuge landen in der Kindertagesstätte. Was für die Spielsachen erstmal, die denken sich, oh cool, da kommen jeden Tag neue Kinder und wenn die dann fertig sind, kommen neue Kinder. Und dass sie quasi immer beschäftigt sind. Und der erste Tag ist eigentlich ganz cool. Und dann lernen sie Lotso kennen. Lotso ist so ein klassischer Knuddelbär, wie man ihn halt kennt. Und auch vom ersten Eindruck her denkt man sich, oh, das ist oh, voll cool und so. Aber eigentlich ist Lotso ein richtig großes Arschloch. Und ist quasi sowas wie so ein Knastvater in dem Ding. Und da muss alles genau nach seiner Pfeife tanzen. Und wie gesagt, der Film macht so viel richtig, auch nachdem er so viele Jahre, ich weiß jetzt nicht genau wann, ach, der zweite kam 99 raus, oder? Kann das Lass sein? mich kurz nicht im Internet gucken. Ich glaube, ist der auf jeden Fall schon über 10 Jahre her gewesen, bis der nächste Film kam. Und der Film. 99, ja, ganz genau, 99. Und es passt trotzdem einfach. Das ist halt auch wieder, weil die Story, jeder, der den ersten geguckt hat, war wahrscheinlich zu der Zeit auch in dem Alter. Und dann ist man halt 10 Jahre später nicht mehr wirklich in dem Alter, wo man noch so viel mit Spielsachen zu tun hat. Und deswegen, man kann diesen Film einfach wunderbar verstehen. Und ich habe die letzte Szene nochmal gucken müssen, weil ich habe sie nicht mehr erkannt, weil ich so sehr geheult habe im Kino, weil ich einfach, das einfach so schön war in diesem Film. Das ist mit einer der besten Pixar-Filme, weil es einfach, es macht die Sache einfach rund. Und ich bin immer noch sauer auf Pixar, dass sie weitergemacht haben nach dem Film, weil der Film war einfach perfekt mit dem Schluss. Und der vierte versaut das Ende für mich, obwohl ich den vierten, ich gebe es zu, nicht gesehen, aber für mich versaut einfach nur, dass noch ein Film danach kam, den dritten ein bisschen. Definitiv. Also da bin ich ganz bei dir. Ich hätte Toy Story auch gerne als Trilogie gesehen, weil es immer noch einer meiner absoluten Lieblings-Pixar-Filme ist. Ich habe den vierten Teil gesehen. Er ist ein guter Film, aber er kommt meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise an die ersten drei Teile ran. Und wie du schon gesagt hast, das Ende ist wunderbar emotional und trotzdem zufriedenstellend. Ich habe wie du das Ende auch nicht mehr wirklich gesehen, weil ich einfach nur noch geheult habe. Und animationstechnisch ist das der Wahnsinn. Wir haben mit diesem Bären Lotso auch einen der vielleicht besten Antagonisten in einem Disney- oder Pixar-Film. Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber einfach die Methoden, die er anwendet und wie er einfach charakterisiert wird, das ist der Wahnsinn und eigentlich ziemlich deeper Shit für einen Kinderfilm. Aber ja, auch wie du auch schon gesagt hast, man, so wie der, wie die Filme gealtert sind, hat, ist man halt auch selber gealtert. Und man, jedenfalls war es bei uns damals so, halt auch in dem perfekten Alter, um mit dem dritten Teil dann abzuschließen. Und ja, der Film ist einfach wunderschön und ein absolut würdiger Abschluss. Vielleicht sollte man den Bären mal ins MCU holen, ja, als Antagonisten. Dann hätte man, endlich mal einen interessanten Gegenspieler. genau, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Toy Story ist leider an mir vorbeigegangen. Ich hatte keine Kindheit. und hat ja. Jemand schon als kleines Kind Straight Outta Compton geguckt? Genau. So. Ich habe den Shit gefühlt, ja. Aber die Toy Story-Filme gingen an mir vorbei und dann irgendwie, weißt du, dann wollte ich auch, wenn ich dann, auch wenn da mal der dritte irgendwo hier und da lief, ja, den wollte ich dann auch nie gucken. Weil ich mir gedacht, wenn, dann gucke ich von vorne, ja. Und irgendwann werde ich dazu kommen, irgendwann werde ich es machen und ja, bin aber auch überzeugt davon, dass sie mir wirklich gefallen können, weil an dem, von dem, was ich gesehen habe, von dem, was ich gehört habe und so, ist es schon was, wo ich auch schon Bock drauf hätte auf jeden Fall und ich werde es nachholen. Das solltest du auf jeden Fall machen. Also die Reihe ist wirklich jetzt auch auf einer neutral gesehenen Ebene einfach von der ganzen Machart her eine der besten Filmreihen, die Disney jemals auf die Beine gestellt hat. Gut, dann sind wir bei unserer Nummer 1 angekommen. Und wer jetzt ganz aufgepasst hat, der weiß, dass da eigentlich nur noch ein Film stehen kann. Und zwar ein Film... Okay, Thomas, raus. Geh einfach raus, ja? Ich schmeiß dich jetzt hier aus dem Chat raus und tschüss. Jetzt hast du meine schöne Ansage kaputt gemacht, du Idiot. Du meinst Transformers 5, oder? Ach, ich höre einfach auf. Das macht Ach nein, jetzt weiß ich, was an meinen Tag ihm. Fast and Furious, Hobbs und Shaw. Ah, ja, klar. Gott, warum muss ich mit euch arbeiten? Warum? Okay. Niemand hasst außer uns. Das tut nichts zur Sache, ja? Gut, jetzt kommen wir zur Nummer 1. Unsere Nummer 1 ist natürlich Joker. Ja, also es konnte eigentlich nur noch ein Film hier reinkommen. Und also wie gesagt, wer letztes Jahr im Kino war, der muss diesen Film gesehen haben. Wer es noch nicht getan hat, also erstmal warum und zweitens tut es sofort. Dieser Film ist der absolute Wahnsinn. Also selbst wenn man jetzt kein Comicbuch-Fan ist, wenn man jetzt kein Batman-Fan ist, dieser Film macht einfach von vorne bis hinten, jedenfalls meiner Meinung nach, und ich glaube, damit stehe ich nicht alleine, alles richtig. Es geht um Arthur Fleck, einen gescheiterten Comedian, der bei seiner älteren Mutter lebt. Und ja, wie gesagt, er möchte eigentlich nur die Leute zum Lachen bringen. Und wird auf der Straße überfallen, von ein paar Jugendlichen zusammengeschlagen. Und ab da geht sein ganzes Leben eigentlich nur noch den Bach runter und er verfällt immer mehr dem Wahnsinn. Bis er halt eben schließlich zu dieser ikonischen Comicfigur Joker wird. Ja, wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen, außer dieser Film ist grandios. Joaquin Phoenix, der in der Hauptrolle steht, ist einfach super. Also ich habe selten eine schauspielerische Leistung gesehen, die mich so von den Socken gehauen hat, wie eben Joaquin Phoenix' Darstellung in diesem Film. Die Atmosphäre ist der Wahnsinn. Die wenigen kleinen Easter Eggs, die man im Film finden kann, die auf andere Batman-Filme oder Comics anspielen, sind super. Das Ende ist der Hammer. Und ach, der Film ist einfach, für mich ist dieser Film einfach super. Ich gebe jetzt einfach mal an euch beide weiter. Ihr könnt da bestimmt noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also ich bin da anderer Meinung. Ich finde, der Film ist sehr gefährlich. Er ist gewaltverherrlichend und der gibt weißen Männern, ja, gefährlichen weißen Männern eine Plattform. Weiße Männer, die keinen Sex haben. und die frauenfeindlich sind. Und deswegen gehört der Film, so ein Film darf nicht existieren, meiner Meinung nach. Merkst schon, dass keiner lacht, ne? Ich finde aber auch, dass Jared Leto einen besseren Joker gespielt hat. Ja, also so eine Scheiße wurde ja wirklich wochenlang propagandiert von hauptsächlich US-Kritikern und irgendwelchen Medien, ja. So ein Bullshit, dem Film hat es nicht geschadet, der Film war unfassbar erfolgreich, hat locker das Doppelte eingenommen von dem, was man vorher erwartet hatte. Und das hat mich so gefreut, ja, das war so ein Schlag ins Gesicht für diese ganzen Spastis, sage ich mal, ja, die allen Ernstes eine einfache Lösung für ein komplexes Problem suchen, und zwar in den USA die Gewalt, die herrscht. Ja, jeden Tag kratzen 90 Menschen auf der Straße ab, die von anderen Menschen niedergeballert werden, und Schuld soll dann so ein Film sein, so ist klar. Ja? Also der Film ist gesellschaftskritisch, der Film zeigt, was mit einem Menschen passieren kann, der vom Leben in die Knie gezwungen wird, der jeden Tag in die Fresse kriegt, ja? Der psychisch krank ist, aber der nur ausgelacht wird und auf den nur von oben herabgeschaut wird und der wie Dreck behandelt wird. Und irgendwann tickt so jemand aus, ja. Und so ist es halt einfach wirklich im Leben. Und der Film kann dafür sorgen, dass man noch ein bisschen besseres Gespür dafür kriegt, wie man vielleicht, wenn man mal so Leute hat, ja, jeder von uns sieht ab und zu solche Leute, die einfach komisch sind, ja, dass man dann vielleicht einen anderen Blick drauf hat, ja, und nicht irgendwie so gleich mal so verächtlich drauf schaut. Und genau, der Film macht eigentlich alles richtig. Der Film hat einen grandiosen Hauptdarsteller. Wir haben von vornherein schon gesagt, Joaquin Phoenix als Joker, das ist eine Bank, ja. Und der liefert einfach nur ab, ja, was der getan hat für die Rolle, sich runtergehungert hat, und der verschmilzt mit dieser Rolle. Ich sehe mir den Film an, ich sehe nicht Joaquin Phoenix, ich sehe nur Arthur Fleck, ich sehe ihn einfach nicht darin. Er verschmilzt komplett mit der Rolle, und der Film ist, der Score ist grandios, Kamera grandios, die Atmosphäre, auch dieses Gotham City, also New York, ja, was Gotham City sein soll, wunderbar eingefangen im 80er-Jahre-Look, also grandios. Nee, das ist, was da wieder schon gesagt hast, teilweise dieser Film, dass er gefährlich sein soll, das ist in meinen Augen kompletter Bullshit. Aber nochmal, Joaquin Phoenix ist, glaube ich, in 98, wenn nicht sogar 99% aller Szenen drin, was selbst für einen Hauptdarsteller ein absoluter Gigantenwert ist. Und in jeder Szene ist er einfach komplett on top und auf einem Level, was halt so brutal hoch ist. Also für mich gab es auch von den ganzen, als dann die Oscar Gewinner genannt wurden, wer es werden könnte, gab es für mich eigentlich gar keine Frage, dass er es wird, weil das einfach nur, was der da abliefert, das ist schon geisteskrank, weil er ist der Joker in dem Moment. Das ist, was der da auch rausholt aus der Rolle und teilweise auch improvisiert, wenn man den Film dann gesehen und ein bisschen guckt, was er eigentlich hätte gar nicht machen müssen oder sollen, und er hat einfach trotzdem so viel dem Charakter gegeben. Und der Soundtrack von dem Film ist klasse, die Kameraführung, der Film ist so gut, ich weiß nicht, jeder, der schon mal ein Drehbuch gelesen hat, Drehbücher sind an sich relativ trocken. Selbst dieses Drehbuch von dem Film liest sich gut und einfach wirklich unterhalten, und das ist, keine Ahnung, der Film ist, der macht so viel richtig, das ist schon ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr guter Film. Ja, und mit den Worten fasst man den Film, glaube ich, perfekt zusammen, und mit diesen Worten beenden wir dann auch unsere Top-15-Liste. Das waren die 15 Filme, die uns in den letzten 10 Jahren wirklich komplett vom Hocker gehauen haben, die uns begeistert haben, die uns emotional mitgenommen haben. Kurz gesagt, die wir einfach geil fanden. Und ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, oder zu fragen, besser gesagt, was sind denn eure Top 15, Top 10 oder generell eure Top-Filme der letzten 10 Jahre? Könnt ihr uns ja mal schreiben, könnt ihr uns ja mal so erzählen, was ihr für Filme gut fandet. Nicht einfach nur vielleicht auch schreiben, ich fand den und den Film gut, sondern vielleicht auch mal ein bisschen dazu erklären, warum fandet ihr diese Filme gut? Ja, oder gab es jetzt, sagt ihr vielleicht in der Liste, gab es irgendeinen Film, bei dem ihr sagt, boah, nee, also den fand ich total Mist, also warum habt ihr den denn reingetan? Also fänden wir total interessant, wenn ihr uns da ein bisschen ein paar Infos geben könntet. Generell bleibt zu sagen, wie gesagt, das ist jetzt unsere erste Aufnahme, unsere erste Folge, die wir hier raushauen. Bitte seid nicht zu streng mit uns, wenn das jetzt hier technisch und vom Ablauf her noch nicht so 100% perfekt ist. Wir wollen uns dann natürlich noch in künftigen Episoden, in künftigen Podcasts ein bisschen verbessern, auch vielleicht was die Technik angeht oder eben was die Abläufe angeht, dass wir uns nicht dauernd ins Wort fallen oder so. Also da wollen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Deswegen seid bitte nicht ganz zu streng mit uns. Wir kriegen das noch alles richtig hin. Ja, ansonsten habt ihr noch irgendwas zu sagen, Hakim, Thomas? Ja, also nicht mehr viel hinzuzufügen. ja, wir haben noch ganz viele Ideen für kommende Podcasts und wollen dann auch, wenn wir das dann alles auch dann wahrgemacht haben, wollen wir dann auch, wenn es mal wieder Kinofilme gibt, ja, was jetzt auch erstmal alles dauern kann, auch Podcasts zu mit bestimmten Kritiken zu gewissen Filmen machen. Und durch die momentane Lage mit dem Corona und mit der Situation in den Kinos werden wir wahrscheinlich auch in naher Zukunft erstmal Kritiken, Podcasts zu alten Filmen machen, zu Filmklassikern oder zu bestimmten Filmreihen und genau und uns über solche Dinge unterhalten, bis dann mal irgendwann endlich wieder Kinofilme an den Start gehen. Und ich habe noch zum Abschluss eine kleine Weisheit, die jetzt heute mal speziell an die Leute gerichtet ist, die nachher dann sagen, nee, der Thomas soll aus dem Podcast raus. Und zwar ist die Weisheit, wenn du versuchen solltest zu fliehen, habe ich 6 kleine Freunde, die alle schneller rennen können als du. Ja. Wer weiß, aus welchem Film das ist, kannst auch gerne uns mal sagen. Ja, genau. Der gewinnt zwar nichts, aber wir fänden es cool, wenn er uns einfach mal sagen könnte, aus welchem Film das ist. Gut. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr da draußen hattet auch ein bisschen Spaß, uns hier beim Quatschen zuzuhören. Und ja, ansonsten war es das für heute. Wir hoffen, dass ihr dann auch bei der nächsten oder bei den nächsten Episoden dann auch wieder bei uns einschaltet und uns ein bisschen zuhören wollt. Und dann wünschen wir euch abschließend noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und sagen Adieu, auf Wiedersehen.